Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Herrn Zeitweise. Hallo. Und Martin. Ja. Der Martin. Der Map. Der Map. Ach der ja, Map. Genau. Erratum. Erratum. Es heißt nicht Map, sondern Map, außer nein. Es Map heißt. Nein, das heißt Map. Ah, jetzt heißt es Map. Ich weiß, die sichere Quelle. Hat entschieden, dass die Peergroup hat entschieden, das ist Map. Okay. War das jemals Map? Nicht wirklich. Also ich habe nie jemanden Map sagen hören. Ich war mal versucht, das Map zu nennen, aber es ist hört sich auch an. Also in meinem Kopf war es immer Map, weil man sonst gar alle tollen Witze nicht machen kann. Tja. Jo. Ist auch ganz gut so. Dom, wann kriegst du eigentlich deinen richtigen Twitter-Account, Dom? Wie? Den Dom? Nee. Ja. Nee, der ist ja nicht der richtige. Der Monkey Dom ist jetzt eher der richtigere. Wobei bei Diablo heiße ich ja wieder Dom, weil da kann man ja alles heißen. Bei Diablo kannst du heißen, wie du willst. Wie oft habt ihr eure Twitter nichts geändert? Einmal wieder, oder? Ja. Ja. Jeweils einmal. Und innerhalb von einer Woche, ne? Starten wir gleich mal damals. Starten wir gleich mal mit dem Tipp, man kann seinen Twitter-Nick ändern, falls ihr das nicht wusstet. Ja, aber nur zu was es noch nicht gibt. Ja. Mittlerweile. Genau. So diese Nummer mit sich einen Account besorgen, der irgendwie. Ach, das geht gar nicht mehr. Das geht nicht mehr. Also, dass man sich einen Account besorgt, der stillgelegt oder halt einfach nicht mehr benutzt wird, von dem der gehört, das geht mittlerweile gar nicht mehr. Auch wenn er gelöscht wurde. Wenn er gelöscht wird, schon. Aber die meisten hängen ja da irgendwie drin. Das letzte Mal wurde vor 3 Jahren was getwittert und ja. Und die konnte man vorher aktiv abgreifen. Die konnte man vorher aktiv abgreifen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Oh, ist alles voll sicher geworden mit diesem Internet. Na, das ist doch eher kollektives Gedächtnis behalten. Nee, ist einfach schlichtweg Faulheit von Twitter, die du keinen Staff haben, das zu betreuen. Apropos Faulheit von Twitter, was machen die denn ansonsten? Also wenn sie keine Updates für dich machen, damit die Suche wieder funktioniert? Ja, gut. Ja, irgendwie okay. Geschäftsstellen ausgründen. Hier so in Berlin eine eröffnen und so und sonst wo. Ist ja auch wichtig. Ja, Twitter ist tot, weil Google Plus. Ah, da fällt mir noch ein Thema ein. Mhm. Hast du die neue Google Plus App ausprobiert? Ja, ich wollte zu Twitter ist tot noch schnell was sagen, weil ich habe heute auf Facebook irgendwo gelesen, so dass irgendein Freund von meinen Freunden so kommentiert hat, ja, Twitter ist eh tot, da ist doch keiner und die Zahlen, die schrumpfen auch ständig, so seit dem letzten Jahr und dann muss ich natürlich gucken, ob das stimmt und irgendwie haben halt seit September haben sie, glaube ich, wieder 50% mehr User insgesamt, von 100 auf 150 fast. 50? Millionen. Ja, aber 50% mehr, wirklich? Ja, von 100 auf 150 Millionen. Mhm, ja. Ist ja 50% mehr, oder? Ja. Ich komme immer leicht durcheinander mit solchen Zahlen. Also gerade mit dem Prozent und mit dem Mehr und Wachstum. Also schwierige Geschichte. Wie hat denn dein Bekannter das dann kommentiert, wenn ich auf Twitter? Nicht. Ich habe das dann auch nicht weiterverfolgt. Ich fand nur das lustig, so dass man irgendwie sich dann auch solche Zahlen gerne aus sonst woher zieht. Genau, und Google, jetzt das Überraschungsthema. Machen wir es mal mit Sascha Lobot, das Überraschungsthema. Eieiei. Also, da sind mir zu viele Lobo-Parallelen jetzt dann am Start. Mit den Haaren und. Ich setze mir immer den Iro auf, bevor die Sendung beginnt. Ja, ich hab noch eine Perücke drüben. Stimmt. Also, Google Plus ist auch noch nicht tot. Google Plus hat nämlich seinen Anwendungsfall gefunden. Endlich. Und zwar? Hangouts, die im Bayerischen Rundfunk live übertragen werden. Also es gibt jetzt eine neue Sendung im Bayerischen Rundfunk. Die heißt Hangout? Nein, die heißt Rundshow. Was, wie? Rundshow. Rundshow. So wie Rundschau, nur mit... Sehr, sehr schmerzhafte Anlehnung an Rundschau. Rundschau für so nicht Bayern ist die Tagesschau des Bayerischen Rundfunks. Und ist es dann Comedy-Format oder ist es ist kein Comedy-Format, sondern also es macht der Richard Gutjahr und der Fiene. Mhm. Wie heißt der mit Vornamen? Weiß ich nicht. Daniel Fiene. Das ist mal wieder ein Versuch, Social Media Kram zu verbinden mit Fernsehen. Login +++. Jein, also eher so journalistisch. Ich habe jetzt nur die Startfolge gesehen, da ging es so um die Bürgerproteste in verschiedenen Ländern, haben sie dann nach Griechenland über Hangout nach Griechenland geschaltet und nach Spanien und so weiter. Aha. Fand ich eine seltsame Idee, dafür Hangout zu nehmen, aber gut, die Leute sind halt eh schon drin. Ja, das würde ich jetzt mal in Frage stellen, aber das wirkt halt hip, wahrscheinlich. Du, es sind viele auf Google Plus angemeldet, glaube ich. Mhm. Ja, eben, durch den Google Plus Account Automatismus doch sowieso auch. Ja, aber ist das Venn-Diagramm Google Plus Account Skype nicht ein Kreis? Ja, aber Skype ist eben nicht so, dass du da siehst, oh, jetzt läuft die Rundschau, ich logge mich da irgendwie mal ein, okay, in den Hangout, sondern da musst du dann schon viel eher gezielt sagen, ich möchte jetzt einen Anruf starten. Also das ist noch ein Unterschied. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sich das entwickelt. Es waren so ein, zwei Comedy-Einspieler mit drin, der von lustig bis eher unlustig. Aber ich glaube, das läuft jetzt erstmal 4 Wochen lang. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, sogar täglich. Ach du liebes bisschen. Aber das könnte quasi auch falsch sein. Quasi Giga im Bayerischen Rundfunk. Also ich will die Sendung noch nicht abschreiben. Das meinte ich jetzt auch gar nicht. Interessant, dass du das assoziierst. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Giga vielleicht in meinem Leben 2-mal reingeschaltet habe und deswegen mir da auch kein Urteil bilden kann. Solche Versuche sind natürlich immer sehr am Rande der Schwierigkeit. Ja, aber mal sehen, was sie draus machen. Also kann man mal reinschauen. Das Ganze kommt zu einer unchristlichen Sendezeit, zu einer christlichen Sendezeit um 11 Uhr nachts. Es gibt ja nur christliche Sendezeiten, ja, genau, in Bayern. Ja. Ja. Warst du auf dem Vortrag in der auf der Republika Rotfunk, Schwarzfunk von DEF? Nee. Wo sie das ein bisschen auseinandergenommen haben mit der Bayerische Rundfunk ist der Staatssender. Ja. Dass sich das doch ein bisschen verändert hat. Ach, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, es wird nicht mehr weggeschaltet, wenn sich in der Lindenstraße 2 Schwule küssen. Ja, das habe ich, glaube ich, schon mehrmals erwähnt. Ja, also wenn das jetzt schon, ja, aber... Ja. Die Nachrichten, das sind kleine feine Unterschiede. Ja. Aber nochmal zurück zu Google Plus. Marcel, ja, du nutzt dieses Google Plus, ja. So, für manche Anwendungsfälle immer noch ein bisschen. Ja. Hast du denn die neue App geladen? Neue App? Das Update. Also das sieht jetzt eher so aus wie Pass zum Beispiel hier so auf dem Telefon. Huch. Oh. Eben, das habt ihr nämlich alle gar nicht mitbekommen, wie cool jetzt auf einmal Google Plus geworden ist. Also vom... Sorry. Ja, aber man muss, also das war ja, also warum das eigentlich eine witzige News ist, ist, dass dieses Interface mit dem Sex-Appeal halt nur fürs iPhone existiert und noch nicht für die Android-Devices, die darum. Ich habe es praktisch nur wegen wegen so einem Gruber-Snarky-Kommentar habe ich es überhaupt mitbekommen, weil er eben gemeint hat, so, ja, Android will be the lead platform in irgendwas in einem Jahr, was da, wie heißt er denn, der Eric Schmidt damals gesagt hat, vor einem Jahr oder so. Nichtsdestotrotz ist jetzt die Google Plus App, sieht viel hübscher aus, ob sie viel sinnvoller geworden ist, weiß ich nicht. Es ist jetzt eher so eine Kreuzung aus Pass und Twitter. Mhm. Aber aufstehen kann man nicht da, oder? Und ins Bett gehen. Kann man aufstehen und ins Bett gehen? Das ist ja so das Killer-Feature vom Pass. Nein, aber ich habe mich am Anfang gefragt, ob er automatisch meine Fotos hochladen können soll. Oh. Was ich schon sehr kritisch finde. Stimmt, das habe ich auch gehört. Und in dem Kontext ist mir das schon begegnet, so von wegen, jetzt laden die hier auch automatisch Fotos hoch, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wobei, das muss man ja auch sagen, das, auf Android geht das ja auch. Ja. Da fragt er dich das ja auch. Und dann ist es halt noch viel mehr ins System auch integriert, weil du tatsächlich, wenn du Fotos machst, muss das Zeug auch gar nicht laufen, dass es automatisch hochgeladen wird. Aber das kann das iPhone halt jetzt in begrenztem Maße auch, wenn man das haben möchte. Genau, aber dann muss die App ja laufen. Hm. Also es ist schon ein bisschen anders, aber sie haben es jetzt da irgendwie auch noch eingebaut und ja, also die App selber ist jetzt hübsch. Trotzdem werde ich irgendwie Google Plus nicht benutzen, denke ich mir mal. Also auch das, was ich hier so lese, ich habe ein, zwei Sachen gefunden, die ich nicht mitbekommen habe sonst. Das ist jetzt sehr bildlastig geworden. Ein bisschen zu bildlastig mir sogar. Ja, fast wie ZDF.de. Habt ihr ZDF.de gesehen, die aktuelle Seite? Nee. Sie haben alle Informationen runtergeworfen und das Interface sieht aus wie Google Plus. Nee. Wie Under Construction ohne GIFs. Okay. Also die Webseite jetzt oder? Ja, die Webseite. Okay. Und bieten dann da direkt Videos an. Mhm. Und machen halt keinen redaktionellen Content mehr so wie früher. Also weiß nicht, inwiefern das jetzt auch mit den Auseinandersetzungen mit den Verlagen zu tun hatte. Also, meinst du die m.zdf.de? Oder? Ja, bei der Mobile weiß ich es jetzt nicht, okay. Aber bei der normalen Seite. Die PC-Ansicht, sozusagen. Naja, ist ja jetzt auch, kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Das finde ich jetzt sehr erstaunlich mit Google Plus, weil so bildlastig habe ich das gar nicht in Erinnerung. Ja, war es auch vorher nicht. Ist es ja auch auf der Webseite nicht. Ja. Also es ist wirklich so, die Ansicht jetzt auf dem iPhone legt dir das nahe. Aber sie machen halt, glaube ich, auch automatisch irgendwelche Links verfolgen und dann Bilder aus den Links nehmen und hinten reinpacken und sowas. Mhm. Weil ich sehe jetzt gar fast keine weißen Hintergründe mehr irgendwo. Es ist doch Schwachsinn. Aber es ist hübsch. Ja, es ist toll. Also es macht da auch Spaß durchzublättern, aber die Artikel werden nicht richtig angeteasert. Und du hast halt nur noch die Bilder mit einer Zeile Text oder einer halben Zeile Text. Ja, und man sieht aber bei dir, ist doch wichtig, bei deinem Taz-Artikel sieht man die Siedler. Das ist doch ganz klar. Ja, eben. das ist das typische Google-Phänomen, dass sie nicht wissen, wofür sie ihre Apps machen. Ja. Man hat immer Infrastruktur und hoffen, dass es irgendwann Sinn ergibt. Und jetzt wieder auf dem iPhone das gleiche Medium völlig anders darzustellen, trägt nicht zur. Ergibt nicht viel Sinn. Nee. Und aber in der Browser-Ansicht haben sie unten keine Retina-Icons. Das ist ja schrecklich. Ja. Ja, ist es auch. Aber so viel dann, glaube ich, auch zur neuen Google Plus-App. Also nochmal, um das Ganze, den ganzen Themenkomplex abzuschließen, ihr könnt euch die Rundshow mal angucken. Die ist im Internet, fängt der Livestream vor der Show an und geht danach weiter. Vor der Show ist nach der Show. Und ja, vielleicht entwickelt sich daraus was Nettes, vielleicht auch nicht. Ja, mal sehen. Ich habe da jetzt wenig Hoffnung, aber. Welche unserer Links hat jetzt irgendwie hier Porn angesurft auf diesem Gerät? Das geht doch nicht. Ja, das war bestimmt einer von unseren Links, Dominik. Ja. Das ist ja, das Cave-Testgerät, ja, meine Damen und Herren. Das macht das jetzt nicht besser, Dominik. Aber eigentlich, du hattest vorher die Republika schon erwähnt und wir haben auch noch was nachzutragen zur Republika. Genau, es steht jetzt zumindest fest, wo die Videos wohl kommen. Okay. Und zwar auf dem YouTube-Channel der Republika und der heißt Republika 2010, der Channel. Ist jetzt auch so ein bisschen ungünstig. Ja, das sind so die Sachen. Deswegen merkt euch, wenn ihr euch irgendwo einen Nick holt, nicht Mausi 23 schreiben, sondern Mausi 87. Ja, wobei das ja hier jetzt auch nicht geklappt hat. Ja. So, mit Jahreszahl, weil ist halt eine Jahreszahl und ja. Aber ist ja vielleicht lustig. Tja, aber schön auf dem YouTube-Kanal kommt dann wohl auch alles, oder? Oder auch das, also oder ich, nur das, was ich nicht weiß es nicht ist. Genau, ich glaube, da werden jetzt auf jeden Fall Videos hingeworfen. Momentan sind wohl tatsächlich die Videos von 2010 da drauf. Okay. Aber es müsste jetzt dann da losgehen und keine Ahnung, wie lange es jetzt dauert, ob die peu à peu kommen, jeden Tag ein paar. Lassen wir uns überraschen. Ich habe bloß gehört, dass es wohl der offizielle Veröffentlichungskanal wird. So, ein Vögelchen hat hier gezwitschert. Und da freuen wir uns auch sehr drauf. Ja, wird Zeit. Wir warten schon gespannt. Na, Geld verdienen mit Blogs. Naja, solange es nicht so läuft wie letztes Jahr mit der anderen Veranstaltung da. Ja. Mit der anderen Veranstaltung, ja. Geld verdienen mit Blogs, gutes Stichwort, weil Geld verdienen kann man auch mit, keine gute Überleitung. Aber es gibt ja auch Leute, die verdienen mit Sicherheitssoftware und Virenscannern ihr Geld. Mhm. Und die haben natürlich Interesse daran, möglichst autoritär zu wirken, also so Authoritativ meinst du, oder? Ja, authoritativ meine ich, das ist das falsche Wort. Mhm. Also möglichst richtungsweisend, vielleicht bestimmend. Ja, halt und auch kompetent. Kompetent. Ist, glaub ich, ja, besonders kompetent und irgendwie vorne mit dabei zu wirken. Und einer dieser Firmen, die das gerne würden, die ist ja Kaspersky, oder? Kaspersky heißen sie? Kaspersky, ja. Ich muss immer überlegen, weil es gibt ja diesen Schachspieler, der heißt ja anders. Kasparov, genau. Kaspersky, genau. Egal, auf jeden Fall Kaspersky. Wer kennt sie nicht? Also die meisten Mac-Nutzer halt nicht. Aber so die meisten Windows-Nutzer kennen Kaspersky als Virenkiller, weil man braucht ja immer mindestens einen von einer Sorte und irgendwie McAfee ist out und der eingebaute Windows-Security-Kram auch komisch. Und als ich ja noch klein war, war Kaspersky der gute russische Virenscanner. Okay. Ja. So. Ich weiß auch nicht, woher diese Attribution herkommt. So einerseits, also warum ausgerechnet man da damals immer, ja egal, albern auf jeden Fall. Aber diese Firma, die macht eben Software, die unter anderem auch Viren entdeckt und betätigt sich in der Sicherheitsforschung. Und die meinte jetzt letztens so, ja, hier, Apple hat uns irgendwie eingeladen, dass wir uns mal macOS 10 angucken. Und wir haben da auch schon mal reingeguckt und das sieht so aus, als hätte Apple ganz wenig Ahnung von Sicherheit. Und wir müssen die mal dringend beraten und dann wird alles besser. So. Und ja, der geneigte Zuhörer und Apple-Fanboy wird sich dann jetzt erstmal irgendwie wundern. Also ich fand irgendwie so, ist ja mal was Neues hier, dass Apple sich jetzt irgendwie Sicherheit extern einkauft und dann auch irgendwie darüber reden lässt. Neuentwicklung. Also es war schon eine seltsame Story an der Geschichte auch, weil da, wo ich gelesen habe, stand auch so, macOS is really vulnerable, also als Statement von Kaspersky auch noch mit dran. Und ich, also dass das in irgendeiner Form autorisiert wäre, selbst wenn das dem, wenn die dem so wäre, hat schon echt auch komisch gerochen. Und irgendwie ist es auch gar nicht so wirklich, sondern Kaspersky guckt sich halt ein Mac ein bisschen an und sagt was dazu. Es ist also nicht so, dass Apple die engagiert hätte, offiziell. Ja, also Apple hat sich dann auch geäußert dazu, zu dieser Äußerungen, die da irgendwie auf einer Konferenz, glaube ich, stattfand, von Kaspersky, dass das eben nicht wahr ist und dass sie da irgendwie jetzt keine Zusammenarbeit mit denen haben und sie natürlich auch die Produkte kaufen können und so von außen drauf gucken dürfen, wie das halt jeder so darf, aber es gibt jetzt da keine Zusammenarbeit und keine Kooperation und irgendwie auch nichts, wo die irgendwie tiefer reingucken dürften als andere. Ja. Also an sich haben sie halt dann so geschrieben, ja, wir arbeiten mit Apple zusammen im Sinne von, die hören uns zu, wenn wir sagen, da ist was faul. Ja, also sie geben halt mal Bugreports in Open Radar ein. Wahrscheinlich. So. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass die so einen direkteren Draht dann auch haben an der Stelle. Naja gut, es gibt ja für Security-Issues gibt es ja schon nochmal den direkteren Draht auch, aber der ist ja auch öffentlich. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Kaspersky da nochmal einen extra Kanal hin hat, so für sich selbst. Ja, und außerdem ist es ja auch immer so ein bisschen eine Pistole auf die Brust-Situation, wenn man eine Sicherheitslücke entdeckt hat und dann was passiert oder nicht. Also ist ja schon auch immer so, mach die jetzt sofort zu oder übermorgen veröffentliche und das ist dann besser für alle, wenn es wirklich so passiert. Keine Ahnung, was da genau das Verhältnis jeweils ist. Ja, aber das war jetzt auch so ein bisschen hier so, der mal versucht auf die lange Bank irgendwie zu spielen und zu sagen, so hier, wir arbeiten ja mit denen zusammen und zu hoffen, dass die anderen nichts dazu sagen und dann irgendwie dann als sehr große, dass man da so ein bisschen Ruhm abgreifen kann, aber das hat dann irgendwie nicht so ganz geklappt, so zumindest mein Eindruck von dieser Geschichte. Ja. Tja. Macht mir jetzt nicht mehr Vertrauen in Kaspersky so. Ja, ich habe ja sowieso also, schon immer so ein bisschen. Du hast doch gerade gesagt, dass du großes Vertrauen hast. Als ich klein war. Ich habe auch nicht so großes Vertrauen in uns selbst, weil ich muss ja sein Erratum einschieben. Und zwar jetzt schon. Dies ist Folge 70. Ja. Das haben wir nicht gesagt. Nee, aber wurde uns extra gedankt auf Twitter dafür, den echten Namen zu sagen. Uns wurde sogar gedankt. Das finde ich ja super. Also ich habe ja eher so die abwehrende Haltung von Martin bei letzter Folge so mitbekommen und habe jetzt nicht einen guten Punkt gefunden, so dieses Gespräch zu unterbinden, das da am Anfang stattfand. Ich finde es sowieso sehr gut. Ich habe irgendwie so auf Google Plus und dann waren wir ganz woanders und dann noch irgendwie sagen, ja, 70 macht ich ja auch keinen Sinn. Ich finde es sowieso gut, einfach das so ostereitechnisch irgendwann in der Folge irgendwo zu in der Folge sagen wir die Nummer und irgendwann machen wir dann ein Gewinnspiel, wo man sich alle Zeiten aufschreiben muss, wann und Zeiten-Bingo. Wann die Dings gesagt, da machen wir einmal so hier so ein Folge 70. Ja, genau. Du musst ein Kapitel machen, Folgennummer. Sehr sinnvoll. Großartig. Ja, oder wir lassen das Gäste einsprechen, die immer die Folge vorlesen. Genau. Okay, ich spinne zu viel rum. Tim ist schuld, wie immer. Tim ist schuld. Echt, ist Tim schuld? Was kann denn der da dafür? Tim ist immer schuld, wenn ich doofe Podcast-Ideen habe. Ach so, okay. Echt, dann ist immer Tim schuld. Ja, weil er ja gesagt hat, man muss ein bisschen experimentieren. Ja, und wir sind nicht professionell genug. Aber ich bin viel zu chatty heute. Du darfst du, nein, ich finde das gut, weil dann sagst du auch mal was. Das will ich jetzt gar nicht. Ich will das gar nicht unterbinden hier. Es ist ja eh schwer genug, dich zum Reden zu kriegen. Jetzt nicht das Wasser ausspucken. Oh, das ist ja gemein. Das ist total gemein. Apropos gemein war auch unser Kommentar zu Parian letztens, nämlich wir haben gesagt, deinstallieren, weil macht alles langsam. Haben wir das? Wirklich? Ja, haben wir mal gesagt, das ist schon ein bisschen länger her. Okay. Stimmt aber auch. Ja, stimmt aber auch. Also das Problem ist, dass Parian halt das Quicklook dann Parian indirekt benutzt hat, um in Videodateien entsprechend die Informationen abzuzapfen. Und es gab ein paar Videoformate, die Parian nicht im Hintergrund entspannt kurz mal inspiziert hat, sondern die mehr oder weniger nahezu komplett geladen hat. Ja. Und die ganze Kiste wird langsam. Für die, die es nicht kennen bis jetzt, Parian waren Quicktime-Plugins, die es ermöglicht haben, so DivX vor allem in AVI und MKV-Containern zu gucken und noch ein paar andere Formate. Was ja an sich ganz schön ist, das integriert ins System zu haben. Also QuickTime ist ja eigentlich dafür da, dass du für verschiedene Codecs verschiedene Plugins machen kannst und dann entsprechend was übernimmst. Das Problem ist aber, dass Parian eben auch durchaus auch MP4 und Sachen übernommen hat, die das System Hardware beschleunigt macht und Parian dann nicht. Und ja, also es gab eine gute Zeit für Parian und inzwischen ist es eher so, die gute Zeit lieber ist vorbei vom System entfernen, weil es bremst es wahrscheinlich aus. Also es hat bei einigen meiner Bekannten auch dazu geführt, dass es wieder viel runterlief, das System, wie sie Parian entfernt haben. Und jetzt kommt noch ein kleiner Wermutstropfen obendrauf, nämlich mehr oder weniger haben die Entwickler gesagt, wir lassen es jetzt mal bleiben und wir machen jetzt noch den letzten Open Source Vorstoß damit, also ein bisschen Code aufräumen und dann veröffentlichen. Und dann war es das jetzt von unserer Seite. Kann jemand übernehmen, wenn er will oder nicht. Aber mehr oder weniger hat Parian gesagt, so, ja, jetzt nicht mehr. Das sind ja die ganzen alten Hasen irgendwie, Project Lead, so irgendwie Eric Pi irgendwas, weiß gar nicht, wie heißt, der Fire geschrieben hat früher. Einige werden sich erinnern, der erste Instant Messenger für Mac OS X, mehr oder weniger. Echt? Der war da dabei? Cool. Und Fire, wie das so schön im Doc geglüht hat dann immer, genau. Wenn ein Tweet kam, hätte ich schon was gesagt. Ja, die Sprache hat sich Gott, sehr verändert. Das ist lange her. Ich habe ja nicht mal mehr einen IM-Client auf meinen iOS-Geräten mehr. Ja. Also so ist es schon geworden mit Instant Messaging. Und Chris von Adium war auch mit dabei zum Beispiel. Mhm. Also da sind so einige alte Größen aus der Mac Open Source Szene, so klein sie auch ist, die waren da nach wie vor eben Project Lead und geben halt jetzt so die Staffelei ab. Staffellaufen macht man mit. Ist es die Staffel? Ja, es ist schon die Staffel, glaube ich. Das ist schon so lange her. Vielleicht war es auch eher ein Eierlauf, ich weiß es nicht genau. auf jeden Fall, die sagen jetzt, wir haben keinen Bock mehr und ich würde jetzt mal bezweifeln, dass sich da jemand findet, der sich da reinknien will, weil das ist ja dann doch eher. Also mit Mountain Lion wird das, glaube ich, auch zunehmend schwieriger alles. Das ist ja auch was sie geschrieben haben hier, so mit Mountain Lion wissen wir nicht, wie wir das ordentlich hier integrieren sollen ins System. Das könnte eben auch mit Sandboxing dann zu tun haben und ja. Ja, es ist, glaube ich, auch ein nerviger Job, weil es für die Leute, die es kennen und nutzen, halt ein sehr wichtiges Ding ist und wenn es dann von Apple-Seite her bricht, weil eben da die Infrastruktur sich ändert, dann muss man da auch wirklich, glaube ich, viel Zeit investieren, um da dran zu bleiben, beziehungsweise manche Dinge gehen dann auch wieder nicht mehr, vielleicht jetzt mit Mountain Lion oder funktionieren wieder ein bisschen anders, also gerade bei QuickTip war es schon immer auch eine sehr seltsame Heuristik am Start, welche Plugins dann wann genommen werden und ja, also es ist auf alle Fälle auch ein Höllenbereich und ich bin super dankbar, dass es Parian gab. Ja, in der Zeit, wo ich es gebraucht habe, keine Frage. Und aber jetzt Zeiten, bin ich genauso froh, dass die Zeiten vorbei sind, weil die meisten Videos so in H.264 daherkommen, in Containern, die man lesen kann. Und wenn nicht, gibt es halt VLC, aber das meiste, was man so mit Bordmitteln bearbeiten will, das hat jetzt nicht mehr DivX. Und genau. Das ist auch schon was wert. Ja, aber trotzdem irgendwie ein bisschen traurig, so, dass wieder eins dieser Urgesteine an Mac OS X Software geht. Ja, das ist ja irgendwie, ich habe letztens eben mein uraltes Blog nochmal gesehen, auf deine Anregung hin, um zu gucken, ob es das noch gibt. Und das hatte halt so eine macOS 10 Optik. Die halt also 10.0 Aqua-Optik. Und da bin ich dann nochmal ins Reminiszieren gekommen und habe so überlegt, was man damals so alles, oder hat man damals halt ein Omni-Web benutzt als Webbrowser und eben Fire als Instant Messenger. Und also das war schon eine ganz andere macOS 10 Experience damals auch. Also ich kann mich echt noch an die Zeit erinnern, wo ich sämtliche Produkte, die es für macOS 10 gab, wirklich kannte. Ja, ich weil auch. Es gab ja die Version-Tracker-Seite, die im Endeffekt die Updates von allen macOS 10-Produkten unter anderem auch immer so dargestellt hat. Das heißt so in einer Timeline. Und die hatte ich alle im Griff, die ersten zwei Jahre macOS 10. Das war so geil. Da gab es halt irgendwie am Tag 4 Updates, wenn es ein guter Tag war. Ja. So, und alle 3 Tage gab es irgendwie vielleicht mal, alle 7 Tage gab es vielleicht mal neue Software. So, und also das war halt wirklich noch überschaubar und du konntest wirklich jede App kennen, die für macOS 10 veröffentlicht wurde. Ja. Und das war wirklich auch so. Ja. Weil du hast natürlich auch sehr gefreut, als deine Mail veröffentlicht wurde. Mail ist ja schon lange dabei. Von Anfang an. Apple Mail. Apple Mail, von Anfang an dabei. Was war es denn dann? Ach, Safari kam sehr spät. Safari kam sehr, sehr spät. Und Safari hat natürlich sehr gefreut. Aber davor war eben OmniWeb angesagt oder Internet Explorer. Ja. Aber das sind so irgendwie, wir müssen mal so einen Nostalgie-Podcast machen. Ich meine, das ist jetzt schon 10 Jahre her. Also eigentlich ist auch die Dekade von OS X ist ja jetzt auch schon vorbei. Ja, ja. Sag ich ja immer, die Decade is over. Du hast da noch einen Rechner auf dem... Ich habe noch einen Rechner auf dem, also ich saß jetzt nicht 10.0 drauf, aber da war mal 10.0 drauf. Und da kann man wieder 10.0 drauf tun. Das weiße iBook damals noch, mein erster Mac. Das läuft noch? Ja, das läuft noch. Okay, mein ältestes ist, glaube ich, ein 12-Zoll PowerBook. Das läuft auch noch. Ein weißes G3 iBook. Mhm. Sachen gab es früher. Nun ja, was haben wir denn noch so auf der Liste heute? iOS 6 Gerüchteküche. iOS 6 Gerüchteküche. Ja. Und? Es gibt Gerüchte, der hat's gedacht, in der Küche. Nämlich, dass, also ursprünglich kommt es daher, dass iTunes Connect, ist diese Software, wo man seine Apps einreicht, wenn man sie in den App Store hochladen möchte. Und iTunes Connect hat wohl eine Fehlermeldung, wenn man irgendwo in die Beschreibungstexte Google Maps reinschreibt, dass es einem gleich sagt, so hier, schreib mal lieber nicht Google Maps hier rein. Weil sonst wirst du vielleicht rejected, möglicherweise, wenn du Pech hast. So, okay. TM. Das hat dann einige angeregt zu überlegen, so, könnte das jetzt vielleicht doch endlich mal so der Punkt sein, wo Apple jetzt mit iOS 6 das Kartenmaterial ändert, das sie da verwenden. Weil im Moment haben sie ja in dieser Maps-App, die sie da haben, alles mit Google Maps befüllt. Und die Gerüchte, dass sie da weg wollen, die sind jetzt erstens relativ nachvollziehbar, also wenn man sich so das Verhältnis der beiden Konzerne anguckt. Mhm. Und andererseits gibt es ja auch schon länger eben diese Gerüchte und auch Vorgänge, dass Apple Kartenmaterial kauft und Firmen kauft, die was mit Karten zu tun haben und offensichtlich da selber was machen wollen. Genau, und es gibt ja diese eine prominente Demo von einem Jahr oder so, weiß ich nicht, von der C3, wo so eine 3D-Ansicht, also aus automatischen Fotos generierte 3D-Ansicht dargestellt wird, die echt beeindruckend aussieht. Ich weiß nicht, wie gut sie sowas wirklich hinbekommen, aber das macht schon nochmal einen ganz anderen Eindruck von so Kartenkram, finde ich. Mhm. Ja, wie ist denn das mit dem Datenvolumen dann? Das ist doch 4G. Ja, das ist doch Apple wurscht, wie das mit deinem Datenvolumen ist. Es ist halt nur eine Ansicht drauf. Die Frage ist halt insgesamt, was sie da machen und wie sie es aufziehen und ob es dann auch im Web verfügbar sein wird oder nicht oder nur über iOS-Geräte oder auch auf dem Mac. Das ist ja das andere. Das ist ja das andere große Gerücht momentan, so peinlich es ist, dass man jetzt demnächst auf iCloud im Web Reminders anlegen werden können wird. Ja. Ja. Auch so ein Gerücht ist aufgrund von einer Webseite, in dem Fall ist es ja auch hilfreich, entstanden ist, weil kurzzeitig mal die zwei Apps aufgetaucht sind auf irgendeinem Dev. Ich glaube, auf irgendeinem anderen Server, der auch auf iCloud.com endet mit Dev oder irgendwas vorne dran. Mhm. Und da waren Reminders und weiß ich nicht, was da noch war. Find My Friends vielleicht oder so? Weiß ich nicht. Nee, es war irgendwas, auch was Peinliches. Vielleicht Alarm oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwas auf alle Fälle, iCloud-Apps, es wird mit der iCloud irgendwie weitergeben und dann wird es vielleicht auch Apps geben. Und Fotosharing soll es auch geben. So, jenseits von iPhoto. Ja, wie jenseits von iPhoto? Ja, mit iPhoto auf iOS kannst du ja jetzt schon über iCloud-Fotos sharen, über dieses Journal-Zeugs. Genau. Ja, und das soll halt jetzt irgendwie auch so dann in iOS wahrscheinlich eingebaut werden. Dass du Fotos sharen kannst, dass du die hoch, also dass du halt aus deinem Stream raus quasi sagen kannst, hier, guck mal, Foto ist, gemacht. Ist ja auch ein guter Anwendungsfall. Wow. Was mir dazu einfällt, dass es ja mit Google Plus jetzt nicht mehr geht. Also, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal gerantet habe, aber weil wir den Bogen heute so haben, dann machen wir das mal kurz. Wenn du einen Picasa-Account hattest, ja, dann konntest du mit Picasa Fotos hochladen auf Picasa und von Picasa wiederum von der Webseite dann das komplette Album von jemand anders runterladen. Mhm. Wenn du jetzt Google Plus hast und mit Picasa was hochlädst, lädst du das Zeug auf Google Plus hoch. Hm. Auf Google Plus ist im Interface keinerlei Möglichkeit, das komplette Album runterzuladen, sondern du kannst jedes einzelne Foto anklicken und da die Originaldateigröße runterladen. Aber so ein komplettes Album runterladen geht nicht. Was geht, ist deinen eigenen Google Plus Fotoinhalt zu importieren in Picasa, aber nicht fremde Alben. Und ich habe da echt letzte Woche mal so eine Dreiviertelstunde bis Stunde mal recherchiert, ob da irgendwas geht. Ich habe nichts gefunden. Wenn ihr mir sagen könnt, wie man mit einem Google Plus Account von Picasa gescherte Alben dann auch wieder runterladen kann als Album, wäre ich dankbar. Was ich dann als Lösung gemacht habe an der Stelle, war das Ganze gezippt in das Google Drive zu legen und da kann wieder andere Leute es runterladen. Und dadurch, dass es ein ZIP ist, kann Google Drive, macht da auch so eine Ansicht mit, was im ZIP drin ist. Das ist gar nicht so schlecht, aber es ist natürlich eigentlich ein Rückschritt. Ja. Ja, genau. Ich hätte jetzt auch gesagt, geh doch zur Data Liberation Front, aber wenn du das mit Google Drive eh schon geschafft hast. ja, dafür zurück zu iOS 6. Ja. Aber so der Rest ist auch nicht so spannend. Ja, also es gibt ein paar Sachen, die der Gruber noch geschrieben hat. Ja. So, aber Sachen, die eigentlich absehbar sind. Die Frage ist, ob sie wirklich kommen, wie ein Siri-Interface für Entwickler, dass die sich da irgendwie reinklopfen können da vorne. Das fände ich aber spektakulär. Ja. Nicht bloß so nebenbei. Ja, wenn es denn kommt. Also es ist so, das ist so Siri erstmal. Das ist so eine klare Geschichte, dass man es gerne hätte. Aus der Beta rauskommen, finde ich. Genau, also es ist immer noch Beta. Wahrscheinlich ist mit iOS 6 dann vielleicht nicht mehr Beta, keine Ahnung. Oder Apple macht da mehr Google jetzt. Ja, das hängt ja nicht am Label, Beta, sondern daran, ob das einfach... Ja, also es wäre interessant, auch weil diese Siri-Integration dann ja durchaus auch infrastrukturell Veränderungen bedeuten würde oder zumindest Erweiterungen, weil da brauchst du dann irgendwelche Launch-Hooks definitiv, die halt sagen, so hier, Siri hat dir jetzt aufgetragen, mach mal einen Termin, ja, und dann musst du halt irgendwie, also du musst halt irgendwie in Apps mit einem Kontext reinkommen können, was du ja jetzt momentan auch noch nicht systemintegriert machen kannst. Ja, du kannst es dir selber irgendwie hinkoden, dass du über OLTs oder sonst wie Funktionen aufrufst, aber so, dass da vielleicht mehr Integration zwischen Apps passiert im Zuge dessen. Ja, das wünschst du dir. Das wünsche ich mir. Also, und das was ich eher glaube an der Stelle ist, dass du Plugins schreiben darfst, entsprechend dann. So, die hat jetzt so One-Stop-Run-Geschichten machen. Das ist halt leider die realistische Perspektive. Vor allem auch, wie Apple so aufgestellt ist auf iOS. Hm. Weil ansonsten musst du ja deine App im Hintergrund laufen lassen können. Du musst die starten können, ohne dass irgendwas anderes läuft. Ich meine, für die Background-Audio-Geschichten haben sie sowas ja schon eingeführt. Das könnte so ein Background-Modus sein. Ja, also es wird irgendeinen Mechanismus geben, aber er wird, glaube ich, schmerzhaft und kompliziert zu bauen. So. Ja. Im Zweifel sind immer die Entwickler die dummen. Ja. Mir würde es schon reichen, wenn du Siri nutzen kannst, wenn die App an ist. Hm? Wenn die App gerade läuft. Ach so. Dass du dann mit ihr kommunizieren kannst, das würde mir schon reichen. Ach so, dass ich nur eine API in der App habe auf das Dictation-Zeug, was jetzt nicht ein Textfeld ist, wo ich auf Siri Ding drücke, sondern... Wäre aber seriously uncool. Seriously uncool, oh. Aber an das glaube ich interessanterweise überhaupt nicht. Ja, nee, also das, auch nicht. Das machen sie, glaube ich, nicht. Aber wir haben schon öfter geehrt auch an der Stelle und wir haben ja bald die WWDC und da wissen wir zumindest alles, was so interessant an iOS 6 wirklich kommen wird. Genau, in einem Monat gibt es uns dann wahrscheinlich wieder San Francisco. Haptik, bestimmt. Also wenn Haptik kommen sollte, dann erfahren wir das sicher nicht in einem Monat. Nee, das sondern nicht. Wenn das neue iPhone gelauncht wird. Ja, ja, aber deshalb kommt es ja nicht mit iOS 6. Wobei das neue iPhone wird ja in einem Monat gelauncht. Ach ja. Naja, mal gucken, was passiert. Wir bleiben gespannt. Ich habe irgendwie noch gehört, die neuen Maps sollen einem den Kopf explodieren lassen, hätte irgendwer ein Insider gesagt. Mhm, ja. Ich würde hoffen, dass das nicht passiert. Ich brauche den noch. Still. Ja. Mal sehen. Du hattest letztes Mal irgendwie angesprochen mit den Verbindungsproblemen mit dem iPhone. Ja, ja, ganz schlimm. Genau. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es auch neue Netzwerkbetreibereinstellungen, Kram runterladbar von der Telekom gepushterweise gab. Hatte ich auch bekommen. Ich hatte das Problem dann nicht mehr, aber dann gestern doch wieder. Ich hatte auch kurzzeitig das Gefühl, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Vielleicht hilft es, vielleicht nicht. Weiß ich nicht genau, wem aber diese Profile helfen. Sind Leute mit Verträgen, die eigentlich Tethering unterstützen, aber dieses nicht nutzen konnten. Also sie haben ein paar Verträge mehr freigeschalten für Personal Hotspot, wie sie jetzt heißt. Das heißt ja gar nicht mehr Tethering. Ich habe aber jetzt auch noch nicht bei meiner Mutter überprüft, ob das was geholfen hat oder nicht, weil die hat ja so einen Zweitvertrag auf meinem Vertrag und da war das bisher nicht drin. Oder da stand es zumindest nicht zur Verfügung auf dem Telefon. Ob es eigentlich in dem Vertrag mit drin ist, weiß ich nicht. Muss ich nochmal nachlesen. Hat mich aber irritiert. Mein Vater konnte kein Carcassonne spielen. Das ist tragisch. Ja, das geht natürlich gar nicht. Ja, hatten ja auch irgendwie, wir haben ja auf Twitter noch Feedback bekommen, dass du zumindest nicht der Einzige bist, der das Problem hat. Ja. Oder ihr beiden in dem Fall. Ich habe es jetzt für mich noch nicht nachvollziehen können, aber es scheinen wohl durchaus mehrere das Problem zu haben. Wobei auch andere Anbieter betroffen waren, also O2 habe ich gehört und Vodafone auch. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht genau, wo das Problem liegt. Also bei einer Bekannten von mir war auch bei O2 mit dem iPhone 4 öfter mal so eine Situation, wo auch das Netz einfach gar nicht geht. Ja. Und das ist blöd. Das ist ja doch ein Telefon eigentlich. Ja, aber was auch öfter mal gar nicht geht, ist dieses beschissene Messages-Ding. Und ich habe es mittlerweile so dick und satt und ich möchte es eigentlich nur noch hauen die ganze Zeit. Messages für den Mac. Für den Mac, die Beta. Ja, die Beta-Version. Mhm. Entweder es kommt jetzt mal bald eine neue Version oder ich muss gucken, wie man das wieder los wird, weil selbst die Bonjour-Kommunikation, so hier lokal im Büro, klappt nicht mehr vernünftig damit. Ja. Was heißt selbst? Naja, also da ist ja noch nicht mal irgendwie das Internet, ja, irgendwie. Das stellt man sich jetzt nicht so kompliziert. Ich weiß natürlich, dass es genau, aber es ist doch irgendwie. Nee, es ist nicht, also im lokalen Netz, die Verbindungen, wo alle Ports offen sind, irgendeine Verbindung zu machen und zu wissen, ob die Verbindung da ist, ist alles nicht so schrecklich kompliziert. Aber ich muss sagen, ich glaube, sie haben einfach die Meldung Kunden Connect to Brochure rausgeworfen, was auch interessant ist, weil, ich meine, zu Brochure kann man sich auch schon bekommen. Echt? Mit Messages? Doch, ja. Die hast du auch noch bekommen. Und ich habe schon öfter auch ins Leere gechattet, so mit Feedback. Ja, ins Leere chatten und so. Irgendwie Dateien verschicken, die der andere nicht sieht. Dateien verschicken, bei denen dann der andere nur eine leere Sprechblase sieht. Also das ist alles so kaputt. Und also das war vorher schon ja nicht toll. Aber das ist jetzt nochmal eine Klasse schlechter geworden alles. Und das muss endlich ein Ende haben. Aber ich glaube, so vor Mountain Lion passiert da jetzt auch nichts mehr. In Mountain Lion ist es ein bisschen besser, aber auch jetzt noch nicht. Also ich finde halt auch wie sie da Jabber rein gefuscht haben. Man kann ja nur sagen, gefuscht haben. Das finde ich irgendwie total gaga. Ja, also diese Buddy-List, die du da extra aufmachen musst, ja, und dann Ach, du meinst so im Endeffekt die Verheiratung zwischen iMessage und ja, also im Prinzip und dem alten iChat. iChat hieß es. Ja. Man weiß es ja schon gar nicht mehr. Ja. Und also, mir war gar nicht bewusst, dass es umbenannt wurde. Das heißt Messages. Ja, das war mir nicht klar. Du nutzt es doch auch. Ja, aber ja, iChat nutze ich. Nee. Ist nicht mehr drauf bei dir. Aber es funktioniert nicht. Ja. Ja. Deswegen habe ich es jahrelang nicht benutzt. Ich benutze es nur, weil ihr das benutzt. Tja. Ja, Messages. Messages. Ab und zu kommen auch Nachrichten rein. So, also die Timeline stimmt ab und zu auch nicht, von, also wirklich mit dem richtigen Messages. Ja? Ja. Also mit dem wie heißt das dann? iMessage? Heißt das das Netzwerk? Keine Ahnung, mit der Cloud, ja, also iCloud, Messages-Lösung? Ja, es ist große Begriffsverwirrung, Messages und iMessage, aber ich glaube, iMessage ist das, was du verschickst, und Messages ist die App, die iMessages verschickt. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, und auf dem iPhone heißt es aber schon noch iMessage, oder? Nee, da heißt es auch Messages. Da heißt es auch Messages? Weil da ist Nachrichten. Stimmt, ja, Nachrichten auf Deutsch auch noch. Und hat auch noch ein anderes Icon. Okay, der Dienst heißt iMessage und der funktioniert oft und ab und zu nicht und keine Ahnung, ob das alles besser oder schlechter wird. Ja. Es muss auf alle Fälle anders werden. Wir hoffen besser. Ja, ja, ja. Ich wollte auf jeden Fall mal drüber ranten einfach. Aber ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich einfach eine Frage an dich habe. Ja. Du hast ja gebastelt, habe ich irgendwie gelesen. Ich habe gestern Nacht noch gebastelt, ja, weil ich es versprochen hatte. Was hast du denn gebastelt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Und was kann unser toller Podcast jetzt? Unser toller Podcast kann erstmal jetzt nicht mehr als vorher, aber unser Feed kann mehr. Mhm. Es gibt ja vom Onkel Tim, schönen Gruß an dieser Stelle, gibt es ja die sogenannte Podlove-Initiative. Und was er da vorhat oder was er da macht im Prinzip, ist halt so ein bisschen Standards zu definieren für Dinge, die in einem Podcast-Feed oder einem Podcast passieren. Mhm. Unter anderem zum Beispiel Kapitelmarken. So wie man Kapitelmarken auch in den Feed reinschreiben kann, damit dann Clients die sinnvoll da rausparsen können und damit umgehen können. Dann gibt es noch einen Vorschlag, wie man direkt auf Podcasts linken kann, also auf Stellen in Podcasts, mhm. ja, Deep Linking sozusagen. Sozusagen kannst du hier, so dieser Beitrag über Podlove, den finde ich jetzt so interessant, den würde ich jetzt gerne verlinken im Netz. Ja, und dann braucht der Feed natürlich auch so ein bisschen Metainformationen für Clients, die dieses Feature unterstützen wollen. Wie sieht denn das hier bei mir aus? Habe ich ein Interface dafür, dass du direkt hier reinlinken kannst? Und wie musst du dann linken, dass du da reinlinkst? Ja. Ah ja, okay. Also da kannst du quasi definieren, so wenn du willst, dass ich hier hinspringe, dann nimm doch diese URL und kleb dahinter irgendwie einen Zeitindex und dann mache ich das, was du willst. Und das ist so das, was du da definieren kannst mit dem Deep Linking. Und was habe ich noch eingebaut? Ach ja, du kannst in den Feeds jetzt noch eben auch sagen, so das ist hier der M4A-Feed, aber ich habe noch einen zweiten, der macht MP3. Ja, so das funktioniert so über dieses Atom Self und Atom, wie heißt das, RHEL Feature, so dass du eben sagen kannst, hier so, das ist ein Related Feed, der macht mehr oder weniger das gleiche wie ich, aber der hat halt MP3 zum Beispiel. Mhm. Das sind so die drei Features, die ich gestern eingebaut habe. Das heißt, also was ihr da gerade macht, ist so Bierbrauen, aber es gibt noch keine Bierkrühe. Nee, es ist mehr so Hefe hauen und die Bierbrauer sind gerade dabei, aus dieser Hefe was zu machen. Also Instacast ist da so mit das Ding, das da momentan am weiteren vorne dabei ist, was die Unterstützung von den Features angeht. Die können auch das mit dem Deep Linking schon. Ach, die können das schon? Ja, also soweit ich überblicke, kann der das, glaube ich, schon. Und wenn nicht, dann kann das bald. Und auch die Chapter Marks sollte Instacast auch schon unterstützen. Die haben natürlich dann Fallbacks und im Zweifelfall suchen sie halt irgendwie die Description durch und schauen, ob das so ähnlich aussieht. Aber sie können wohl auch dieses Chapter Marks Format, das Simple Chapter Marks, das Podlove da vorschlägt, und können das eben auch anzeigen. Aber die Idee ist jetzt mehr oder weniger, wir machen das jetzt einfach mal bei ein paar Podcasts und hoffen, dass es dann auch umgesetzt wird. Naja, die Idee ist halt die man halt immer so verfolgt, wenn man Standards definiert. Man hofft, dass die Leute sich dran halten und alles dann irgendwie so in eine Richtung läuft, statt in viele. Mhm. Und das ist ja durchaus mal eine gute Initiative. Und es gibt halt echt Dinge, die Dave Weiner damals, als er RSS sich ausgedacht hat, vor ewigen Zeiten, und dann irgendwie mit dieses Enclosure-Tag noch dran gebaut hat, jetzt noch nicht bedacht hatte und die auch in Atom nicht drin sind. Also zumindest jetzt nicht standardisiert drin sind, und das macht dann schon Sinn, dass man da eben Extensions für hat. Zum Beispiel eben Chapter Marks. Ja, spannend. Weil wann können wir mit dem... Ja, ja, an mir scheitert es jetzt nicht mehr, bei mir ist es jetzt drin. Mit dem Feature rechnen? Wie gesagt, also Instacast ist ja schon vorne mit dabei. Es wird sich jetzt wenig ändern wahrscheinlich so erstmal, weil... Wie gesagt, die hatten halt vorher schon Fallbacks und wir waren ja vorher auch schon relativ vorne mit dabei, gerade was Chapter Marks und so angeht. Mhm. Aber wie sich es weiterentwickelt, ob andere Podcasts auch mal ein bisschen aufgebohrt werden, das liegt im Zweifel am ehesten daran, wann mal jemand dieses schlimme WordPress anfasst und da auch was macht. weil ich kann das halt relativ einfach einbauen, weil es meine eigene Software ist, die den Feed baut und ich halt da so ein bisschen die schmutzigen Pfoten des Mechanikers quasi direkt habe, aber so, wenn man das in WordPress haben will, dann muss halt irgendjemand dieses WordPress-Plugin irgendwie umoperieren und das ist, glaube ich, aufwendiger und das, ja, müsste halt jemand machen, nicht? Es müsste mal... Naja. Oder es müssen alle von WordPress wegwechseln, was ich unterstützen würde. Aber ja, apropos von WordPress wegwechseln, außer du wolltest irgendwas lostappen. Die zweite Bastelfrage ist ja so, du hast deinen Blog gewechselt und das ist ja... Ja, das mache ich ja irgendwie auch alle 3 Wochen. Wir hatten ja so vorher den Rückblick auf die vor 10 Jahre. Ziehst und du den um oder lässt du den alten dann... Ich bin umgezogen schon, ist schon vorbei. Umgabe, ach schade. Ja, so einen eigenen Webring nur mit eigenen Blogs? Ja, sozusagen. Nee, ich war ja vorher bei Octopress. Octopress ist so eine Jekyll-basierte, also Ruby-basierte Lösung, die mit Jekyll statische Seiten baut im Prinzip. Jekyll ist was? Das ist ein Ruby-Ding, das statische Webseiten baut. So Templating-mäßig. Templating-Style. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was die Features sind, aber ich sehe es halt immer in dem Kontext von, wir bauen jetzt mal statische Webseiten und da benutzen wir Jekyll. Mhm. Ja, so wie Jekyll und Hyde. Weißt du? Und genau, und das Ding ist halt, das funktioniert auch recht gut. Das hat ein schönes Standard-Template im Prinzip, auch wenn das halt jetzt überall drauf klebt mittlerweile, weil alle Octopress benutzen und dann alle Octopress-Blogs sehen gleich aus, weil Theming halt auch nicht so trivial ist. Aber das ist dein altes. Das ist mein altes jetzt. Ich rede jetzt noch über das alte. Aber das Problem an dem alten war eben, dieses ganze Setup, wenn man da einen neuen Blogpost schreiben will, ist halt erstens mal nur lokal. Und zweitens braucht man dann irgendwie auch die richtige Ruby-Version und die richtige Rake-Version. Und also wer schon mal was gemacht hat mit Ruby und dem ganzen Gedöns, der weiß, man muss dann irgendwie RVM installieren und das ist alles ein Riesenschiss. Und ohne RVM wäre es schlimmer. Ja, aber mit RVM ist es nicht viel besser. Ja? Und ja. Es ist auf jeden Fall sehr prekär sozusagen und alle 2 Blogposts muss ich dann irgendwie Software neu installieren, weil irgendwie plötzlich ein macOS 10 Update war und die Ruby-Version hat sich geändert und jetzt funktioniert der halbe Stack nicht mehr. So, das ist kacke. Und jetzt habe ich mir gedacht, hier, ich brauche was anderes. Und mein Auge fiel auf Schnitzelpress. Was ja auch schon an sich ein hervorragend toller Name ist. Schnitzelpress. Ja. Und Schnitzelpress ist auch in Ruby geschrieben, hat aber den wesentlichen Vorteil, dass es eben gehostet läuft. Sprich, es kann man sehr einfach auf Heroku zum Beispiel hosten. Das ist ja so ein Ruby-Dienst, also nicht nur Ruby, aber auch Ruby-Hosting-Dienstleister, die auch einen Gratis-Einstieg haben. Die bieten dir quasi, wenn für gratis, für lau, bieten sie dir halt so irgendwie einen so einen Webworker, den sie da definieren, also so eine gewisse Zahl an CPU-Cycles sozusagen und eine Datenbank kriegst du da gratis noch dazu. Und da darfst du dann eben deine Web-App hochladen und die machen dann alles für dich. Mhm. Ja, du musst dann irgendwie den Gschieß, den brauchst du nicht mehr, oder sozusagen. Und das fand ich erstmal ganz sympathisch, so dieses Hosting outzusourcen. Das habe ich ja vorher auch schon mit GitHub quasi gemacht bei Octopress. Weil der benutzt dieses GitHub Pages Feature, dass du irgendwie auf GitHub deinen Blog hosten kannst. Okay. Auch eine interessante Idee. Naja, aber auf jeden Fall jetzt bei Heroku. Und was Schnitzelpress halt für mich interessant macht, ist, es hat ein simples, aber dafür hat es eins, ein Webinterface. Sprich, du kannst dich da als Admin einloggen und halt einen Blogpost schreiben oder Pages anlegen. Mhm. Und hast halt irgendwie da Markdown und dann macht er halt da Seiten draus und das ist alles gut. Mhm. Und du hast halt nicht immer dieses, oh, geht jetzt mein Setup noch und eigentlich müsste ich jetzt zu meinem Mac, weil und dann legst du es auf die Dropbox, damit du es irgendwie überhaupt von verschiedenen Positionen auch aus benutzen kannst und alles doof, wenn du das immer so lokal machen musst. Ja, und dann bin ich jetzt dankbar für so ein Webinterface auch. Mühsam ändert sich das Eichhörnchen und so. Und Schnitzelpress tut halt einfach performt und hat ein schönes Interface und hat noch so ein bisschen Probleme, weil 0.2.0 und so und man kann es noch nicht einfach siemen. So, es gibt Versprechungen, dass das nächste, was passiert, das Seaming sein wird. Man kann da sich schon reinfuchsen und irgendwie die Fuse verbiegen und so. Und will man aber, glaube ich, nicht, weil, wie gesagt, in der nächsten Version wird das wohl einfacher. Aber es sieht auch so ganz hübsch aus schon. Okay, aber es ist jetzt so in dem ähnlichen Zustand wie damals so unser geliebtes Rails Demo-App-Block. Ah ja, wie hieß denn das gleich wieder? Das gibt's ja immer noch, aber das ist ja irgendwann explodiert und dann zum halben WordPress geworden und dann war es auch wieder doof. Die Frage ist eben, ob dann, also du bist jetzt wieder in so einem frühen Zustand auf eine neue Blogging-Software gewechselt in der Hoffnung, dass das jetzt eine gute, stabile, dauerhafte Plattform wird oder einfach so. Ja, so Schnitzelpress kenne ich halt auch aus meiner Twitter-Timeline. Das ist halt von Hendrik Manns, der irgendwie, den ich so über den Herrn Monoxid auch auf Twitter wahrnehme. Und der scheint da den richtigen Gedanken zu verfolgen. Ja, also der will jetzt kein WordPress nachbauen. Und das klingt jetzt mal sympathisch erstmal. Und du weißt, ich wechsle ja meine Blog-Software wie andere Unterhosen. Insofern bin ich jetzt mal gerade zufrieden wieder. Und ich habe jetzt auch festgestellt, mit Discuss kann man sogar relativ schmerzfrei die Kommentare dann mit umziehen. Okay. Weil ich habe das jetzt alles auf Discuss. Und Discuss hat sogar so ein Interface, wo du so sagen kannst, hier so, der Blogpost war früher da und jetzt ist er hier und hänge mal die Kommentare um. Ah. Ist voll toll. Okay. Ja. Kann ich jetzt noch einfacher meine Blog-Software ändern. Was ist denn dein Hauptkritikpunkt an WordPress? Das ist, glaube ich, ein Podcast an der Stelle. Mein Hauptkritikpunkt an WordPress ist, dass sie es in einem Zustand ausliefern, in dem es umkippt, wenn mehrere Leute gleichzeitig drauf zugreifen. Okay. Sprich, dass da kein Cache vorinstalliert ist. Das wäre jetzt für mich nicht das Riesenproblem, weil ich kann mir einen Cache dazuklicken und dann ist es auch okay. Aber mich nervt auch WordPress einfach so als Plattform. Erstens, weil es PHP ist. Ja, das hat natürlich den Vorteil, dass du es einfach hosten kannst, aber es ist halt PHP. Ja, will ich nicht. Und es ist auch einfach so ein riesen Ungetüm, ein riesen Biest. Es kann alles, aber irgendwie brauche ich davon nur 5%. Und ich will einfach nur was, mit dem ich so ein bisschen blocken kann und ein paar Seiten erstellen kann. Und dafür ist WordPress einfach für mich schon überdimensioniert. Ah, ja, und zum Podcasten eignet sich es halt auch nicht, weil das hat man da irgendwie auch reingedreht. Aber es ist halt ja, das ist erstaunlich, ne? Das ist so komplett eingebaute Build-Engine gibt, aber andere Datentypen halt so gar nicht unterstützt. Ja, ja. Na gut, es gibt ja dann Plugins und du kannst das Ding halt beliebig bis zu einer Autowerkstatt mit integriertem Waschmaschinen-Flugzeugträger, was auch immer, aufblasen. So, das kann irgendwie alles sein und das Schweizer Taschenmesser, das irgendwie 3 Meter in der Länge hat quasi, also in der Breite. Also so. Das ist halt so ein riesiges Schweizer Taschenmesser, das alles kann, aber nicht mehr bedienbar ist. Und das ist für mich so das Ding mit WordPress. Ich könnte jetzt da noch weiter schimpfen, aber das wird nicht kohärenter, glaube ich. Ich frage deswegen nach, weil ich immer so das Gefühl habe, ich höre ja schon lange zu, dir, Dom und Martin, wie ihr so redet. Und ich habe immer so das Gefühl, dass da so dieses, früher war WordPress total toll, Ding mitschwingt und ich fand WordPress noch nie toll. Nee. Ja. Also WordPress war schon immer so diese PHP-Gesocks, also ähnlich wie die wie das Wiki, auf dem die Wikipedia basiert, auch eine Katastrophe ist, aber ja, es ist einfach veraltet und läuft irgendwie. Ja. Aber so, also ich bin WordPress sehr froh, dass Media WordPress Wiki ist gibt so und nicht, dass ich es habe und dass ich jetzt weiß, wie es geht und dass ich es auch programmieren kann, aber ja, neue Lösungen immer gerne. Vielleicht setzen die sich ja auch durch. Also ich überlege gerade, was so meine erste Eindruck von WordPress war. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war mein erster Eindruck von WordPress, das ist jetzt noch so eine Blog-Software von diesem leicht unsympathischen Matt Mullenberg diesmal. So WordPress 1.0 oder so damals. Nun ja, mittlerweile finde ich den gar nicht mehr so unsympathisch, dafür finde ich WordPress viel unsympathischer, aber so ändern sich die Dinge. Ja, wo waren wir jetzt eigentlich gerade? Wir kommen jetzt zum tagesaktuellen Tag. Tagesaktuell, Politik, ja, zeitweise Segment. Also ist ja überhaupt nicht tagesaktuell mehr der Einstieg dabei. Horst Seehofer hat eine Party gefeiert. Punkt. So. Nächster P1. Punkt, ja. Nachdem Horst Seehofer eine Party gefeiert hat, hat er ein Interview gegeben. Ach, das war nach der Party? Nein, das war nicht direkt nach der Party. Ach so, ich dachte schon. Also zum Zusammenhang, um ein bisschen hier mal Zusammenhänge zu erklären. Am letzten Sonntag war Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Richtig. Mhm. Bei dieser Landtagswahl hat die CDU recht schlecht abgeschnitten, nämlich mit 25,26 irgendwas sowas, ja. Komma irgendwas Prozent. Das fand der Röttgen auch nicht so dolle. Historisch schlechteste Ergebnis. Und Herr Röttgen ist dann als Landesvorsitzender zurückgetreten. Und vor ein paar Minuten auch als Umweltminister. Ach ja, gut. Man kann ja auch den Aufbau komplett kaputt machen. Ja, also darauf wollte ich hinaus. Also Seehofer hat dann ein Interview gegeben in den Tagesthemen. Mhm. Und nach so einem Interview unterhalten sich Moderator und Politiker meistens noch für eine Minute, was Seehofer hiermit getan hat und dann über Röttgen hergezogen ist und am Ende überraschenderweise gesagt hat, das können Sie auch senden, was dann auch passiert ist. Mhm. Also der inoffizielle Teil wurde gesendet. Dann gab es einen großen Aufschrei von... Das heißt unter eins dann, oder? Das, wenn ich das richtig... Ich weiß gar nicht, ob das für Fernseher auch gilt. Aber, ja, weil da ja irgendwie noch andere Leute mithören gleichzeitig. Aber ich weiß es nicht. Okay. Irgendwie so ähnlich. Nee, unter drei. Unter drei wäre es gewesen, aber es ist dann, wenn es da veröffentlicht wird, ist unter eins und mit Quelle. Ja, also genau. So. Nun jo, und dann ging der große, die große Jubelparade auf Twitter los von Doro Bär und Konsorten. Wie toll das doch sei, dass er das gemacht hat, weil das so authentisch ist. Okay. Was in dem Augenblick vielleicht sogar so war. Hm. Ja, wenn es jetzt zur Masche kommt, dass man die Nachinterviews immer auch veröffentlicht, dann wird das irgendwann dazu führen, dass man da eben auch sich Mediaberater holt und es dann ein Nach-Nach-Interview gibt, was dann irgendwann wieder veröffentlicht werden kann. Jedenfalls, große Ende der Geschichte. Herr Röttgen ist jetzt gerade in diesen Minuten zurückgetreten als Umweltminister. Warum denn eigentlich? Ja, weil natürlich jemand, der sagt, er will nicht in die Landespolitik gehen, weil ihm Berlin besser gefällt, völlig ungeeignet ist, weiter Umweltminister zu sein. Also die Logik erschließt sich mir auch überhaupt nicht. Ich habe schon am Anfang nicht verstanden, warum sie Röttgen drauf festnageln wollten, dass er unbedingt nach NRW geht, auch wenn er verliert. Weil er hat ja einen wichtigen Job gerade, warum soll er damit aufhören? Ach, es geht wirklich, also ich hatte nur mitbekommen, dass er irgendwie was gemeint hätte von wegen, ja leider entscheidet ja der Wähler. Ja gut, Röttgen hat einen unglaublich schlechten Wahlkampf gemacht, das muss man ja auch dazu sagen. Also ich hätte jetzt fast vermutet, dass dieses Zitat ihn irgendwie in den Arsch beißt, aber ist das wirklich irgendwie, weil er nicht nach NRW wollte oder was? Nee, das hat Seehofer gesagt, dass das der Hauptfehler war. Ich weiß es auch nicht. Was hat denn Seehofer denn überhaupt in diesem Nachinterview gesagt? Dass der große Fehler von Röttgen war, sich nicht für NRW zu bekennen und ihm die Niederlage anzukreiden ist. Mhm. Und Seehofer will sich natürlich jetzt, der muss sich jetzt in Stellung bringen, in einem Jahr ist Wahl in eineinhalb Jahren ist Wahl in Bayern und da sieht es ja für die CSU auch nicht so super rosig aus. Jedenfalls tritt jetzt ein Bundesumweltminister zurück, weil es eine Landtagswahl in NRW gab, die mit Bundesumweltpolitik überhaupt nichts zu tun hat, aber man muss ja Signale setzen und jetzt ratet mal, das hast du auch schon verraten, nein? Jetzt ratet mal, wer der Nachfolger wird. Nee. Das ist nämlich der ganze Starling. Ich rede mir das hier jetzt alles das ist so toll. Den Mund fusselig nur, um auf diesen Punkt zu kommen. Endlich ein twitternder Umweltminister. Ein twitternder Umweltminister, Peter Altmaier. Nein. Und da habe ich mir gedacht, ist ja jetzt der Angela zu gefährlich geworden. Muss sie den jetzt irgendwo hinschieben, wo sie ihn dann auch demnächst abschießen kann? Ihr verarscht mich gerade. Nein, wir verarschen dich nicht. Das ist momentan echt im Gespräch. Die einzige männliche CDU-Person, die noch relativ regelmäßig in den Medien erschienen ist und irgendwie Profil gezeigt hat, geht jetzt in das Umweltministerium. Wieso männlich? Fällt dir eine weibliche ein? Oder? Mehr. Echt? Ein bisschen. Aber es ist... Also mir nicht, aber egal. Ja, Altmaier. Das ist im Gespräch. Genau. Ist im Gespräch. Naja, aber es dauert jetzt auch noch ein bisschen. Aber ich frage mich echt, warum der Röttgen eigentlich wirklich da runter musste. Das macht ganz wenig Sinn. Also das ist, also entweder er hat halt so jetzt, entweder sie wollten ihn vorher schon absägen, ja, dann passt es jetzt irgendwie mit rein, oder er ist halt so, er wollte es mit diesem Wählergeschichte durchziehen, so, okay, die Wähler haben mich abgestraft, so in dem Maße, dass ich gehen muss. Hm. Ich weiß nicht. Also was ich interessant fand an der Wahl, nämlich war nämlich so die Rede von Röttgen dann danach, die ausnahmsweise mal wirklich war so, ich schuld, klare Ohrfeige und also die war nicht so nach dem Motto, ich red mir das jetzt schön und sonst irgendwas und eigentlich müssen wir, sondern ja, ich gehe da mal. Ja. Und das fand ich mal erfrischend eigentlich an der Stelle. Auch wenn ich den Röttgen an sich nicht so dolle finde. Aber das wollte ich nochmal positiv erwähnen. Tja. Naja, aber Umweltminister ist sowieso auch ein Posten zum Verheizen. Wieso das? Wer wird da verheizt? Naja, also mit dieser ganzen Laufzeitverlängerung, dann wieder jetzt die Krisenmanagement mit, ja, mit der Geschichte. Röttgen wollte so. Ja die Laufzeitverlängerung nicht damals. Ja. Das ist ja der Witz der Geschichte. Und hat jetzt auch dann diese ganze schwierige Zeit jetzt mitgemacht an der Stelle und keine Ahnung, ob was da noch also ein Nachbeben also kommt. Also ich hatte immer so das Gefühl, wenn er irgendeine Expertise hat, dann vielleicht die Umweltpolitik, aber vielleicht irre ich mich da auch. Vielleicht mag er auch einfach nicht mehr. Ja, das so. Mag auch sein. Es gibt ja auch so Momente, also da ziehst du dich aus der Politik zurück. Ich bin sehr gespannt, ob es Ölfirma. Wirklich Peter Altmaier wird. Das und, wäre in der Tat sehr lustig. Wenn, dann wird er wohl drüber twittern und ich bin gespannt, ob er dann halt kaltgestellt ist sozusagen. Twittermäßig? In seiner Position, weil man hat schon gemerkt, dass er in den letzten Monaten, also eigentlich seit dieser Fernsehshow mit Anne Will und Schmidtlepp, also Christopher Lauer, plötzlich total präsent war und überall rumgehampelt ist und überall Aufmerksamkeit bekommen hat, wenn du dann... auch jetzt bei der NRW-Wahl ganz groß. Wenn du dann Umweltminister bist, dann kannst du sicherlich nicht mehr das Amt, was er jetzt hat, nämlich parlamentarischer Geschäftsführer, glaube ich, ausfüllen. Und ja, welche Auswirkungen das dann haben wird, werden wir sehen. Mehr dazu später in diesem Theater. Genau. Ja. Damit haben wir auch den immer wieder fachmännisch abgefeierten Politikteil hier abgefeiert, um jetzt mal eine Wortdopplung einzubauen, fachmännisch wie wir sind, und kommen zum Konsum. Genau, kommen zum Konsum. Diablo, hast du denn schon Marcel gespielt? Wollte ich gerade sagen. Aber umgekehrt wird da wahrscheinlich auch kein Schuh draus. Ich hab mal Diablo 1 wirklich gesehen, 5 Minuten, hoch. Vor ein paar hundert Jahren. Da tun Diablo sich ja 1 wirklich auf. Diablo 2. Nein, das war also Diablo. Also das Bekanntere 2. ist 2. Ja, das es war Diablo 2. Genau, ich kann mich genau erinnern an diese Situation, die genauso war wie jetzt, außer dass die Server damals nicht abgestürzt sind. Weil es, glaube ich, es gab keine Server gab. Ja, genau. Also, wo plötzlich alle unglaublich aufgeregt waren und dann habe ich gefragt, was ist los? Und dann haben sie mich zum Computer geführt und mir irgend so ein komisches Spiel gezeigt und das war meine Erfahrung mit Diablo. Und jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Es ist jetzt 10 Jahre später, 15 Jahre später. Ja, sowas. Und der neue Teil ist raus. Genau, Diablo 3. Wir haben ja schon vor 2-3 Wochen drüber geredet hier, wegen der Beta. Und jetzt ist es nicht mehr Beta, sondern jetzt ist es draußen. Und wir haben uns irgendwie vorgestern Abend alle um 0:01 vor dem Rechner eingefunden und klickten und klickten und klickten und es passierte nichts. Ich noch nicht, weil mein Bitcoin-Client war nicht schnell genug, um es früher runterzuladen, weil dann hatte korrupte Dateien und dann musste ich nochmal alles löschen und nochmal runterladen. Du warst also 2 Stunden auch noch schlecht vorbereitet, ich verstehe. Und es hat dann länger gedauert, als meine Leitung dick war, leider. Das fand ich sehr schade. Und dann klickten und dann ich habe so 20 Login-Versuche gemacht, bis ich reinkam. Ah, das geht ja. Also ich habe eine Stunde gebraucht oder so. Ich habe dann irgendwie zwischendurch immer wieder aufgegeben. Aber der Error 37, der hörte dann auch irgendwann mal auf. Und dann konnte man irgendwie spielen und naja, also erstmal war natürlich wieder so das Gleiche, dass man schon in der Open Beta irgendwie durchgerödelt hatte am Start. Insofern habe ich jetzt dann auch so gar nicht so viel Neues mitgenommen. Ich bin jetzt über die Beta hinaus mittlerweile und finde das nach wie vor sehr unterhaltsam, ist das falsche Wort. Das ist halt so ein Zeitversenk-Spiel einfach. So, das ist so das, was andere mit Solitär machen, das mache ich, glaube ich, mit Diablo. Ah ja, so leidenschaftslos muss ich das, glaube ich, auch einwerfen. Also ich habe ein bisschen Torchlight ähnlich mal ein bisschen gespielt und ein bisschen Zeit versenkt. Aber bei Torchlight hatte ich irgendwie nicht so viel Lust, dann weiterzuspielen. Weiß ich nicht, bei Diablo 3 habe ich im Moment schon noch Lust. Bin irgendwo so Akt 2 Anfang gerade. Das ist dann so, dass du nochmal die Umgebung wechselst und Ja, ich finde es jetzt nicht spielerisch besonders anspruchsvoll, weil es ist wirklich so, man klickt sich halt so durch. Mit anderen Schwierigkeitsgraden wäre es vielleicht anders, aber so diese Taktik, die du in dem Spiel ja machen könntest, so wie nah gehst du zu den Gegnern, wann haust du welche Eigenschaft wirklich am effektivsten und wie stellst du deine Waffen zusammen, das interessiert mich alles nicht. Das ist echt so, ich laufe da mit allen irgendwie so mit dieser Party, die man dann so hat, von NPCs da durch die Gegend und freue mich über größere, dickere, fettere Monster mit ein bisschen mehr Grafikwumms alles und laufe da so durch und höre mir ein bisschen die Story an, die ganz gut gemacht ist. Die Cutscenes sind auch schick, finde ich. Also es ist irgendwie, die gab es ja bei der Open Beta noch nicht. Also bei diesem Beta-Wochenende, das wir gemacht haben. Die sind echt schön gerendert auch. Also da ist auch wieder so ein irgendwie haben jetzt alle so die Qualität von, sag schon, wie heißt denn? Früher Final Fantasy nur und Square? Square, genau. Square Enix, so, ja, so die, so es ist ja inzwischen so, dass die gerenderten Sequenzen so die Qualität von dem Final Fantasy Kinofilm eigentlich überragen, so von dem definitiv. Im Sinne von wirklich realistische Menschen halt in dem Sinne, wie sie gedacht sind, ja, wenn sie ein bisschen verzerrte Gliedmaßen und so weiter haben, dann deshalb, weil man es will, ja, und schon lange nicht mehr, weil man es nicht so hinkriegt. Und so stimmungsmäßig, ja, so ein großer Krater irgendwie in der Erde, musst du mal runter und dann gucken, was da los ist. Die Story ist ganz nett. Ja, aber rein spieltechnisch ist es halt, was mich total irritiert, sie haben ja wahnsinnig viel vereinfacht. Und was mich total irritiert hat, ist, ich habe so rare Gegenstände gefunden. Das ist ja zumindest, ich weiß nicht, ob das bei anderen Spielen auch so ist, aber bei den Blizzard-Spielen immer so eingeordnet in normale, ein bisschen bessere und dann rare und dann epische irgendwann mal. Ja, Legendary, epic. Ja. So wie selten halt diese Gegenstände irgendwie droppen bei den Leuten, bei den Gegnern. Und ich hatte halt so ein rares Item. Ja, ich habe auch eins. Ist dann gelb. Ja. Und dann steht da, du musst es erst identifizieren, bevor du es anlegen kannst. Mhm. Und wenn man die anderen gespielt hat, dann wusste man, okay, man braucht irgendwie Identifizierungsschriftrollen oder muss irgendwo was irgendwie bezahlen dafür. Also habe ich halt so dieses rare, den raren Gegenstand, den ich so hatte, da mit mir rumgetragen, dann ein bisschen abgelegt in meinem Stash. Ich habe gedacht, irgendwann muss doch der NPC vorbeikommen, bei dem man ihn irgendwie identifizieren lassen kann. Und habe das halt irgendwie nicht gecheckt und dann habe ich irgendwann mal in dieses Web geguckt und dann gesucht danach und dann kam so ein sarkastischer Text darüber, so, okay, sie haben jetzt in der neuen Beta gefixt, dass man rechtsklicken muss zu identifizieren und das ist eigentlich viel zu kompliziert für den Spieler, meint Blizzard, und in der nächsten Beta geht dann ganz andere Dinge. Also Schwachsinn, man kann es jetzt einfach identifizieren, wenn man draufklickt, man muss nur rechtsklicken und dann macht man so ein bisschen Moment, Progressbar. Wozu klickst du dann rechts? Damit er dir einen kleinen Progressbar über deinen Kopf anzeigt und dann den er zum Identifizieren braucht, die Zeit. Also das erinnert mich total an Impossible Mission. Immer wenn du da so ein Puzzlestück holen wolltest, dann musst du dich eine Zeit lang da hinstellen, um das zu identifizieren und dann hast du es erst bekommen. Also das Ding ist, einerseits offensichtlich haben sie es noch nicht einfach genug gemacht, weil wenn du da mouse-overst über dieses gegen da steht dann klicke rechts, um es zu identifizieren. Ja, aber also, das ist wirklich der einzige Anhaltspunkt an der Stelle. Ja. Weil rechtsklicken ist übrigens ja auch anlegen, ja. Und dadurch, dass sie mir textuell gesagt, doch in dem Inventory schon, wenn du rechtsklick machst. Ach ja, richtig, stimmt. Und sie haben mir gesagt, anlegen kannst du es nicht, weil du musst es erst identifizieren. Also habe ich den Rechtsklick ausgeblendet. Also es ist schon auch so ein. Ja, also lesen tut ja keiner. Wieder mal bestätigt an dieser Stelle. Aber was ich sagen wollte, ist, dieser Mechanismus von, du musst es jetzt erstmal anklicken, damit das identifiziert wird, ist halt auch für Sachen, die dann Bind-on-Pickups sind, gegebenenfalls halt wichtig. Also sprich, Sachen, die für dich nur, also die du sammelst und sobald du die aufsetzt, gehören sie dir und niemand anderes kann sie mehr tragen. Du kannst sie nicht mehr verkaufen und Gedöns. Da brauchst du halt auch so einen Mechanismus zu sagen, so hier, ich will das jetzt für mich claimen und ich will es nicht verkaufen. Ja. Und da ist halt so, dieses Identifizieren passt da halt auch mit rein und deswegen haben sie es wahrscheinlich gemacht. Ja. Und es gab halt noch das von früher und das ist auch, die Verbindung ist ja auch irgendwie okay. Dass es jetzt Zeit braucht, ist jetzt auch nicht wirklich ein tolles Spielelement an der Stelle. Ja, aber es ist, ich meine, die Geschichte, sie haben halt wirklich wahnsinnig viel vereinfacht an der Stelle. Also die Geschichte, dass man Town Portals immer haben kann, einfach so, ist ja auch sowas. Früher musste man da auch Schriftrollen mitnehmen und musste ein bisschen im Inventory rumfuhrwerken. Ja. Was war noch so, dass dieser ganze Skilltree halt mehr oder weniger ganz wenige Entscheidungen nur noch von dir abverlangt. Ja, und vor allem auch immer rekonfigurierbar ist. Das finde ich auch sehr angenehm. Ja. Also das habe ich jetzt auch schon gemerkt, so beim Spielen, dass ab und zu kommst du halt in eine Region mit Monstern, die passen halt jetzt eher zu dem einen Skillset und nicht zu dem anderen und dann kannst du halt einfach umskillen und musst dafür nicht irgendwie modsmäßig Geld ausgeben oder was auch immer. Genau, kannst du mit deinen Begleitern auch machen und die Begleiter level auch, wenn sie nicht dabei sind. Also das ist so so die Geschichten. Also es ist halt einfacher geworden und ich finde schon auch gut, weil das ist schon auch viel Selbstzweck gewesen, fand ich jetzt persönlich zumindest. Ja. Aber wie gesagt, gleichzeitig bei dieser Art Spiel, ich will da nicht taktisch klicken. Das ist so, das ist schon das, was ich im World of Warcraft nicht mag und das mag ich jetzt bei Diablo auch nicht. Ja? Naja, also mich würde schon interessieren, wie so das Endgame da läuft, so die Raids und der ganze Kram. Also nicht, dass ich das selber spielen wollte, glaube ich, aber ich würde das gerne mal sehen. Ja, also das könnte sich ja bei YouTube-Videos dafür. Bestimmt und Fernsehsendungen und was nicht alles und Podcasts und Gedöns. Ja. Aber das fände ich noch interessant, da mal reinzugucken. Für die anderen, die jetzt abgeschreckt sind von, also die das Genre mögen, aber abgeschreckt sind davon, dass man online sein können muss, damit man spielen kann. Also das ist ja de facto so. Du musst dich online einwählen können und sämtliche Spielstände und so weiter sind auch online. Also du kannst offline mit dem Ding gar nichts machen. Ja. Den sei gesagt, Torchlight 2 ist auch unterwegs und selbes Genre, schlechtere Grafik. Mit Hund. Aber mit Hund. Und vielen anderen Tieren wohl auch, was ich so gehört habe von denen, die Beta spielen. Und wohl gerade gestern Abend aufgezeichnet dazu und angespielt, vielleicht, weiß ich nicht, ob das dann demnächst auch rauskommt dazu. Richtig. Mit Diablo 3 und... Heute Abend ist das, glaube ich. Okay, und Torchlight 2 Vergleich. Genau. Genau. Zur Torchlight 2 kann man noch sagen, das wird wahrscheinlich so genau in der Lücke released, so wenn so die erste Motivationswelle von Diablo abflaut, so wenn alle mal so den Singleplayer-Content durchgespielt haben und darauf warten, dass PvP kommt, dann werden die Jungs von Torchlight wahrscheinlich so, die Jungs und Mädels von Torchlight werden wahrscheinlich dann den Knopf drücken und sagen so, hier, jetzt habt ihr... Ja, ja, die sind mal. Ja auch explizit teilweise. Ja, also die werden da durchaus auch einschätzen können, wie das so mit Release-Zyklen ist und dann an der richtigen Stelle da den Knopf drücken. Genau. Ja. Im Kontext von Diablo kann ich noch schnell erwähnen, ich habe mir in dem Zug auch gleich eine neue Maus gekauft, weil ich hatte sowieso zu wenig Mäuse, weil ich habe meine Mäuse ja alle ausgemistet, seit ich Touchpads habe. Also, so, heißen die Touchpads? Nee. Tragic MacPads, genau. Und so, da habe ich ja keine ordentlichen Mäuse mehr seitdem, außer eine, nämlich von Razer. Das war, glaube ich, die Death Adder damals. Die habe ich mir damals mal gekauft. Aber jetzt habe ich mir noch eine andere gekauft, auch von Razer. So die super coolen, super krassen Pro-Gamer-Scheiß-Equipment-Macher. Und die Naga von Razer zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf der Seite 12 Tasten hat. Und wohlgemerkt, doof, aber wohlgemerkt aber so. Nicht nur 12 Maustasten, weil Maustasten hat das Ding ja nochmal 5, glaube ich. 1, 2, 3, 4 Mausrad, ja, 5. Ja. Aber es hat eben auf der Seite noch Tasten, die wirklich eine Tastatur sind. Und zwar ein numerisches, also Numpad, ein numerischer Block quasi. Also, genau, als numerischer Block kannst du aber auch so einstellen, dass er die obere Zahlenreihe der Tastatur abschickt, was für Diablo gerade hilfreich ist. So 1, 2, 3, 4. Also du kannst halt Sonderfähigkeiten, du drückst diese Tasten und dann ist es halt so, als hättest du auf dem Keyboard eine 1 gedrückt. Und die Skills liegen ja von 1 bis 4 erstmal schon mal, was schon mal hilfreich ist. Und du kannst eben auch Diablo dann so umkonfigurieren, dass du mit der 5 zum Beispiel das Inventory bekommst und mit der 6 irgendwas anderes. Und das ist halt deswegen besonders hilfreich, weil Diablo zumindest auf dem Mac nur maximal 3 Maustasten unterstützt. Ah, okay. Sprich, du könntest da jetzt noch das Mausrad up und das Mausrad down noch belegen zum Beispiel, aber dann ist auch schon wieder Ende. Und so ist es halt richtig schön, du hast auf der Maus quasi alles, was du haben willst, deine Skills und dein Inventory und da spielst du dich schon wesentlich angenehmer mit. Jo. Gerade wenn du so casual Rumlauf-Klicker bist und nicht die ganze Zeit am Keyboard rumwirkst. Kann man die Shift-Taste auch drauflegen? Kannst du bestimmt, was macht die Shift-Taste? Laufen? Stehen bleiben und hauen. Ach, stehen bleiben und hauen? Geht bestimmt. Weil das ist eigentlich so das Einzige, was ich auf der Tastatur immer brauche, links unten und noch das zeig mal, was hier für Gegenstände rumläuft. Weil eigentlich mit Diablo könnte man komplett mit Maus spielen, da braucht man nichts anderes. Also du kannst dein Keybinding so umbauen, dass es irgendwie alles auf der Maus ist. Da bin ich mal gespannt, ich habe mir mal eine gekauft, interessanterweise die, die du auch hast, weil die die günstigste ist von dieser Serie. Genau. So ein bisschen, was ist das? Die Special Edition Molten irgendwas. Molten, ja, die ein bisschen so einen Rot-Touch hat, die andere hat den eher blau. Ist ja eigentlich so eine MMO-Maus so für World of Warcraft. Deswegen wahrscheinlich auch Molten von Molten Core und dem ganzen Raid-Gedöns da. Es gibt wohl auch eine, das ist die Naga Hex, das ist die extra Diablo Edition, die hat irgendwie weniger Tasten, dafür sind die so in einem in einem das ist auch Diablo gesagt. Diablo. Ja, sorry, Diablo. Auch so in einem Sechseck angeordnet und nicht in in einem Block, aber ansonsten unterscheiden sie sich, glaube ich, nicht. Kann man mit der auch tippen? Ja, Zahlen. Also kannst du zum Beispiel Pins eingeben. So. Ja. Kannst du deine du kannst dein ganzes Banking nur mit der Maus machen. Du kannst auch gucken, ob es für Mac OS X irgendwie so einen T9-Eingabemodus gibt. Dann kannst du auch über die Maus. Nee, aber mit der Rechtschreibkorrektur, da nimmt man einfach die wichtigsten Buchstaben der deutschen Sprache und finde ich mal ganz lustig, so ein. Müsste mal jemand schreiben. Müsste mal jemand. Naja, aber das kann ich empfehlen, hardware-technisch. Dann schieben wir an der Stelle vielleicht mal die Ab-Empfehlung ein, oder? Die Ab-Empfehlung? Die Ab-Empfehlung, ja. Ja, dabei ist sie eigentlich so ein guter Schlusspunkt. Oder? Nee, ich überspringe gerade was, damit ich nur immer ich laber, weißt du? Ach so, nee, aber so thematisch wäre sie ein guter Schlusspunkt. Es geht nämlich um Schlafen. Ach so. Es ist eine Schlaf-App. Eine Schlaf-App. Okay. Und zwar heißt die Magic Sleep oder magischer Schlaf auf Deutsch. Ich habe vorhin Magic Sleep mit zwei Wörtern gesucht im App Store und habe sie deswegen nicht gefunden. Ja, weil es ist ein Wort. Ja, weil es ist ein Wort. Hat mir vor Ewigkeiten mal eine Freundin empfohlen und der Witz ist, ich benutze die immer noch, was ja nicht bei vielen Apps echt, du benutzt die wirklich? Vorkommt. Am schönsten finde ich eigentlich die deutsche Übersetzung. Erzählen Sie Ihren Freunden. Und noch so Highlights. Was macht dann das Ding, außer schlecht zu sein? Außer schlecht zu sein. Okay, ich fange schon wieder falsch an. Ne? Ja. Also, dieses Ding ist eigentlich ganz einfach. Man macht es auf, dann steht da Schlaf für und man kann eine Zeit eingeben. Wie so in Stunden und Minuten. Verstehe. Und dann gibt es einen Startknopf und ein Schaf, was durch die Wolken fliegt. Wenn man auf den Startknopf drückt, dann passiert nichts anderes, dass eine Musik abspielt. Mhm. Man hätte also das Ganze auch als MP3 einfach machen können, die aber lustigerweise mit so einem Herzklopf unterlegt ist und tatsächlich komplett alle Gedanken löscht, die man gerade hat. Okay. Also das ist lustig, weil normalerweise, wenn ich mich zum Schlafen lege, dann denke ich über irgendwas noch nach, über einen Blog-Eintrag oder das nächste Spiel oder was weiß ich. Und wenn ich diese App anmache, dann zerfasern meine Gedanken. Und ich schlafe ein. Das klingt jetzt besorgniserregend. Also die App selber warnt ja darauf, dass es sehr effektiv ist und du es nicht während des Autofahrens anmachen sollst. Mm. Gutes Marketing. Also sie ist nicht toll programmiert oder so und die Musik ist ganz angenehm zu hören und ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie viel sie kostet. Wahrscheinlich ist sie wahnsinnig überteuert. 2,39 glaube ich. Also sie kostet 2,39, aber sie funktioniert tatsächlich, wenn man nicht denken will. Und das ist beim Einschlafen gar nicht so. Und 2,99 sogar. Ja. Also insofern jetzt ganz nachträglich eine Empfehlung von mir. Ich habe die tatsächlich nicht immer, aber hin und wieder in Verwendung das letzte halbe Jahr und tut genau das, was sie soll. Das ist schön. Der Effekt tritt sofort und sehr umfassend ein. Ja, ja, also sie fallen umgehend in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Es sollte am besten mit Kopfhörern oder externen Lautsprechern angewendet werden. Ja, bitte nicht stumm. Ja, also jetzt mit Rädchen also sofort. Es ist unerträglich, alles drumherum, aber ja, tut's. Ja. Schön. Ich habe dann auch noch was und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Jetzt redest du schon wieder. Ja, sonst redet ja wieder keiner. Und zwar, ich habe mir einen Rucksack gekauft. Das ist jetzt irgendwie für unsere... Ah, der. Genau, der. Jetzt höre ich es nicht richtig nach. Ja. Nee, es ist jetzt irgendwie ein bisschen themenfremd, aber es ist einfach ein zu tolles Stück Hardware, um es nicht zu empfehlen. Themenfremd? Naja. Haben wir Themen? Nicht wirklich. Wir werden immer so wahrgenommen als der Apple-Podcast. Wieso, das ist die Rucksack-Sektion, die neue. Ja, eben. Fashion. Fanboys, Fashion. Functional Fashion, whatever. Egal. Person Fashion Machine. Ja. Ich habe einen Rucksack gekauft und dieser Rucksack, der heißt lustig, nämlich der heißt Bobblebee Megalopolis Aero. Deshalb habe ich auch nicht erkannt, was du gepickt hast, weil den Rucksack kenne ich ja, aber das. Genau. Ja. Und das ist jetzt nur die Produktbezeichnung. Mein Rucksack heißt dann eigentlich, ist dann noch in Dars. Ja, das ist die Farbe. Ach, das war die Farbe. Die Farbe ist Dars, so wie Darth Vader. Weil das so ein glänzendes Schwarz ist. Aber was ich eigentlich toll finde in diesem Rucksack ist, das ist ein Hartschalenrucksack. Sprich, der hat hinten halt so richtig ordentlich dick Plastik, wo du so dagegen klopfen kannst und du bist dir sicher, wenn der mal irgendwie runterfällt oder du fällst hin, dann ist das Zeug, das da drin ist, nicht kaputt. Also so ein wesentliches Ding. Und das andere, was ich an dem Rucksack so unglaublich großartig finde, du kannst ihn so voll machen und so schwer machen, wie du willst. Sobald du ihn auf den Schultern hast, spürst du ihn so gut wie nicht mehr. Mhm. Weil er hat eben so hinten für den Rückenbereich bis runter in die Lumbarregion, wie man so schön sagt, also so richtig im Kreuz hinten drin, so eine Unterstützung. Da hat er so noch so ein Ding, so eine Welle, die nach unten weitergeht sozusagen. Die ungefähr aussieht wie so eine längliche Darth Vader-Maske. Findest du? In ja. einem Rucksack eingebaut. Ja. Also ich sage immer, er hat eine eingebaute Rutsche. So für, ja, für Rücken auch. Runterrutschen. Aber das ist halt so, er hat hinten halt noch diese S-förmige, also diese Halfpipe-artige Aussparung sozusagen, so ein Wurmfortsatz am Rucksack unten dran, der so wirklich halt das ganze Ding nochmal gewichtsmäßig gut verteilt auf dem Rücken. Und wirklich ein sehr angenehmes Tragegefühl macht. An sich ist dieses Ding wohl auch für Motorradfahrer gedacht und funktioniert dann auch als Rückenprotektor, wenn du ihn aufhast. Mhm. Ich persönlich fahre jetzt nicht so wahnsinnig oft Motorrad, deswegen ist das jetzt für mich eher sekundär. Aber so der Tragekomfort ist halt extrem cool. Und was mich halt auch noch begeistert hat, als ich den das erste Mal gesehen habe auf der Republika, ist, er ist halt extrem modular auch. Sprich, du kannst an der Seite halt noch extra Taschen dranhängen, die es extra gibt. Du kannst unten in diese Aussparung quasi nochmal eine zusätzliche runde Tasche reinschnallen. Und irgendwie alles hat Sinn und Verstand und ist darauf ausgelegt, erweitert zu werden. Und du kannst halt so diesen 40-Liter-Rucksack mit Erweiterungen auf irgendwie 80 oder 90 noch aufblasen. Und das ist dann schon eine coole Geschichte. Und das ist einfach, es ist ein schönes Ding. Ich mag den total. Auch weil er sich so schön trägt. Mhm. Also, und nimmst du jetzt immer mehr mit? Ja. ich laufe damit jetzt immer rum und finde es gut. Dann haben wir, dass bald die neuen iMacs rauskommen. Die in den Rucksack passen, ja. Die du dann transportieren kannst. Genau. Ja, weißt du, wie schwer Retina-Pixel sind? Ja, viermal so schwer wie alles andere. Ja. Ja. Nun ja, aber so viel zu diesem Thema. Kauft euch neue Rucksäcke. Die sind nicht ganz billig, aber dafür toll. Und ansonsten haben wir dann irgendwie für diese Woche auch schon die Sendezeit auch gut gefüllt. Ja. Ja. Ja, ganz unvorbereitet. Ganz hart. Ja. Kurze Liste, lange Sendung. War schön. Wir sagen auf Wiedersehen. Servus. Das können Sie alles senden. De Tijd van IJs en Vrieskou en heel veel sneeuwplezier. We bleven lekker vakjes thuis en daar was veel vertier. Maar het voedsel is nu bijna op en er groeit niks in de kou. En mijn laarzen zitten heus wel goed, maar ze worden nu echt oud. De lente komt er nu weer aan. Het wordt weer warm en groen. Dag winter en tot volgend jaar. We gaan een schoonmaak doen. Wat kan ik doen? Ik ben hier nieuw. Wat doen andere ponies dan? Wat kan ik doen zonder mijn spreuken? Is er iets wat ik doen kan? Winterschoonmaak, winterschoonmaak, want de winter moet nu echt gaan. Winterschoonmaak, winterschoonmaak, want de lente komt eraan. Want de lente komt eraan. We halen alle vogels terug, ja dat is onze taak. En we rijden alle vogels op, zodat de zon weer straalt. De lucht wordt blauw. Daar komt de zon en die is mooi warm en geel. zich, want ze zijn heel klein. Dit is het begin. Appels, wortels, selderij en bloemen hier en daar. We hebben nog zoveel te doen. We zijn nog lang niet klaar. Best, al valt het soms niet mee. Hoe zal het gaan zonder mijn spreuken? Ik moet er nu aan gaan staan. Ik wil hier blijven.